Letzte Stunde Friedensfest noch einmal in das Jahr 1984. Thomas Anders übersetzt für uns Send Me an Angel, heißkalter Engel. Ich hab dich gesehen in der dunklen Nacht, die aus Träumen Wahrheit macht. Und mein Herz, es spricht, doch du hörst es nicht in dem Lärm der dunklen Stadt. Wie ein Feuer, unbekannt in mir, ist die Sehnsucht in mir so groß. So zerbrechlich und schön hab ich dich gesehen, doch dein Lächeln war so kalt. Als ich dich ansprach, fühlte ich mich schwach, in deinen Augen sah ich viel. Du bist so kühl, doch ich weiß, was du fühlst, es ist schwer für dich in dieser Stadt. Du hast oft geweint, dein Herz wurde Stein, solch ein Mädchen wie du lässt man nicht in. Kannst mir vertrauen, lass uns Träume bauen. Eiskalter Engel, schenk mir den Himmel bei Nacht, bei Nacht. Eiskalter Engel, heute sind Gefühle. Drum gib nicht auf, nein, gib nicht auf, du brauchst nicht alleine sein. Du hast oft geweint, dein Herz wurde Stein, solch ein Mädchen wie du lässt man nicht in Ruhe. Du kannst mir vertrauen, lass uns Träume bauen. Eiskalter Engel, schenk mir den Himmel. Hier die Originalband Real Life. Like children. Face to Face, eine der Nachfolgesingles für Real Life. Send Me an Angel hieß deren Nummer 1-Hit. Auch Nummer 1 1984 in der deutschen Hitparade waren die Depeche Mode mit People Are People. Es gibt aktuelles Wagging Tongue. Silence me with your words of wagging tongue, with your long tall tales of sorrow, your song yet to be sung. I won't be offended if I'm left across the great divide. Believe me, they will follow. Watch another angel die. Watch another angel die. You won't do well to darken me with your secrets and your lies, with your piercing code of silence. Relax. Enjoy the ride. I'll meet you by the river, or maybe on the other side. You find it hard to swallow when you watch another angel die. Watch another angel die. On the way back to my dad's house, I can't can't believe some of the shit that comes out their mouths. Evelyn, Evelyn, you were so quiet in that. You said, I don't regret a single thing. Everyone argues about when life begins. Nobody talks about when the love begins. If platonic means I was madly in love with you, and a part of you is oblivious, another part of you, and kind of like this.

I never knew it before. And I love you so much more. I love you so much more. Never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. And the taste of water on my tongue, on my way towards oblivion. Taste of water on my tongue, on my way towards oblivion. Radio Marabu, Musikkompetenz seit 1984. Rosen Murphy, davor Anthony and the Johnsons, so hieß er früher, jetzt nennt er sich Anoni. Aus den 80ern Man Without Hats, aus den 90ern Cranberries, aktuell Bears, dann Depeche Mode, Real Life und Thomas Anders, letzter Teil Friedensfest gleich. Wir sind beim Friedensfest bei Rostock und heute treffe ich noch die Chefin vom Veranstaltungsort. Stell dich kurz vor. Ja, hallo, ich bin Claudia und die Veranstalterin hier heute vom Friedensfest. Unter anderem mache ich auch Torten. Ich bin gelernte Konditorin. Man kann hier jedes Wochenende, Freitag, Sonntag, Torten kaufen. Zu sehr guten Friedenspreisen, also auch passend zum Friedensfest. Und ich mache hier auch sehr viele Veranstaltungen. Ü30-Partys, 80er, 90er, Oktoberfest. Alle möglichen Basisveranstaltungen auch. Und natürlich eben auch mit Künstlern aus Berlin. Dann werbe ich nochmal für die Torten, weil wir haben nämlich vorhin ein Zitronenschnittchen und ein Erdbeerschnittchen gegessen für 2,31 Euro, glaube ich, unglaublich günstig. Also das lohnt sich. Wo muss man hinkommen? Nach Stäbelow? Genau, nach Stäbelow ins Gewerbegebiet Forstwiese 3 in 1898 Stäbelow. Dann findet man Torten und dich und vieles mehr. Und jetzt spielen wir noch Musik. Ja, vielen Dank. Welchen Titel? Von Katzenjammer, Rockpeppe, Scissors. Sehr freue ich mich auf Isi Reicht. Hallo, auch wir sehen uns hier beim Friedensfest. Hallo. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe dich tatsächlich erst kennengelernt durch die Arbeit am Promo für dieses Friedensfest. Ja, und ich bitte dich jetzt, stell dich vor. Ich bin Liederfinderin und komme aus Oldenburg, Norddeutschland und mache seit vielen Jahren im Kleinrahmen Musik und seit Beginn dieser interessanten politischen Zeit 2019/20 auch mehr auf Demos und so. Liederfinderin finde ich einen sehr schönen Begriff. Hast du denn Vorbilder? Also das Lied, das klassische Lied steht ja auch für Kritik, also auf jeden Fall. Also inspiriert haben mich ganz verschiedene Musiker. Bas Böttcher aus Bremen, der Zentrifugal und das, die ganze Slam-Poetry-Bewegung gestartet hat, hat mich sehr inspiriert. Sarah Lesch, Dota, Sophie Hunger, das ganz verschiedene, aber auch ja, deutschsprachige Musik. Sophie Hunger war schon zu Gast bei uns, also du sprichst in dasselbe Mikrofon, also sehr, sehr schön. Sophie Hunger, ja wunderbar. 1983 finde ich so ein ganz, ganz toller Song. 1983, ja, darf ich mal fragen, was sagst du zu dieser Generation? Das ist ja ein Lied über eine Generation, die unpolitisch ist. Ja, hedonistisch ein bisschen, ne? Also, ja. Naja, ein schönes Leben haben finde ich auch gut. Ja, ist im Moment leider schwierig, weil wir leben in unruhigen Zeiten seit einigen Jahren und die Dinge scheinen nahtlos ineinander überzugehen. Jetzt singst du hier für den Frieden. Ja, was bewegt dich, wenn du in dieser Zeit dich jetzt einordnen musst? Also ich befasse mich schon sehr lange mit dem Thema Frieden, aber vor allem aus einer inneren, eigenen, persönlichen Perspektive, spiritueller Perspektive. Was ist eigentlich Frieden und wie entsteht der? Und ich so im ganz großen politischen Kontext sehe ich wenig Handlungsspielraum für mich, kleine Musikerin. Und ich versuche das in meinem eigenen Leben Tag für Tag im Denken, Sprechen, Handeln umzusetzen. Sagst du etwas sehr Schönes, was ich auch in meiner Arbeit sehr oft gesagt habe. Und es gibt ein Chanson in der DDR von Gisela Steineckert, der genau das aufgreift, der einfache Frieden. Weil ich glaube, der Unfrieden im Großen kann nur dann funktionieren, wenn der Unfrieden im Kleinen erreicht ist. Ja, das sehe ich genauso. Also wenn jeder zufrieden wäre und das ausstrahlt und seine Konflikte heilt und gesunde Beziehungen pflegt zu seinen Mitmenschen, dann kann da nicht viel schiefgehen. Aber dafür braucht es auch einen Raum, der Unterschiede aushält, der das aushält, dass meine Wahrheit nicht unbedingt deine Wahrheit sein muss und dass es verschiedene Perspektiven gibt und die alle ihre Berechtigung haben. Und der Dialog, der wertschätzende, respektvolle Dialog ist für mich ein wichtiges Fundament des Friedens. Du bist kurz vor deinem Auftritt aufgeregt? Gerade noch nicht, das kommt bestimmt gleich. Noch sprechen wir auch. Easy reicht. Danke. Ich reich euch meine Hände, ich reich euch mein Herz. Es ist noch nicht das Ende, das ist Liebe, das ist Schmerz. Sei frei, frei, frei. Oh, bitte sei, sei, sei. Sei du selbst. Ich reich euch meine Worte, ich reich euch meinen Klang. Die Schätze, die ich horte, irdischer Gesang. Sei frei, frei, frei. Oh, bitte sei, sei, sei. Sei du selbst. Ich reich euch meinen Spiegel, so klar wie ich vermag. Wochen sind die Siege und es wird wieder Tag. Sei frei, frei, frei. Oh, bitte sei, sei, sei. Sei du selbst. Sei frei. Willkommen zum Finale unserer Sendung vom Friedensfest in Stäbelow. Da stelle ich mal eine ganz wichtige Frage. Frau Alexa Rodrian, man sagt ja, ein Mann, der was auf die Beine stellt, braucht eine starke Frau an seiner Seite. Bist du das? Ich bin auf alle Fälle so wie mein Mann an meiner Seite, hoffentlich stark für ihn, das ist absolut so, aber ich bin ja auch einzeln zu haben und aber ich glaube, wir sind gemeinsam, jetzt mal Spaß beiseite, wir sind gemeinsam ganz gut gewachsen, noch mal mehr gewachsen, gerade die letzten 3 Jahre, das war für uns gegenseitig wahnsinnig wichtig. Friedensfest, Was bedeutet dir der Frieden? Also eine frühere Bekannte von mir hat neulich gesagt, jetzt bin ich kein Pazifist mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich befürchte, dann warst du nie Pazifist. Frieden heißt für mich Frieden und der soll so bleiben und überall in der Welt immer wieder geschaffen werden, wenn möglich. Es ist ja nicht der erste Krieg. Wir haben ja genügend Kriege die letzten Jahrzehnte gehabt. Und diese Partei, die uns derzeit regiert, hat ja auch jetzt den zweiten mit gefördert. Ich glaube, jeder weiß, von dem ich spreche. Und ich habe diese Partei jahrelang gewählt, jahrzehntelang, muss ich schon fast sagen. Und werde sie natürlich nicht mehr wählen. Und Frieden ist eben Frieden und nicht Waffen liefern. So wollen wir jetzt eigentlich auch schließen. Mehr möchte ich jetzt gar nicht von dir abringen. Das war sehr nett, Marcel, dass wir uns mal wieder sprechen. Dass wir uns nach so langer Zeit auch mal wieder getroffen haben. Ja, toll. Ich finde es wunderbar. Ich spiele jetzt noch einen Titel, den ich sehr mag von dir. Und den habe ich damals gespielt, als wir auch mal gemeinsam auf einer kleinen Bühne standen. Miss Bitch, Miss Bitch. Hier ist Alexa Rodrian zum Schluss von unserer Sendung. Ich danke dir, Marcel. Tschüss. Ciao, ciao. Mr. Bitch, don't miss the bitch, miss the bitch, miss bitch, miss the bitch, don't miss that bitch, miss the bitch, miss bitch. Padilla, Padilla, Padilla. Padilla, Padilla, Padilla. Padilla, Padilla, Padilla. Padilla, Padilla, Padilla. What an inspiration, big temptation. Deep foundation, syncopation. Orchestration, big conversation. Always importation. Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla, Padilla. Agility, fragility, purity, versatility. Full of life and deep, with an enormous need, enormous speed. Sheep for me always remains for what I have her in my brains. Padilla, padilla, padilla, padilla, padilla. Padilla, padilla, padilla, padilla, padilla. Miss the bitch, don't miss the bitch, miss the bitch, miss bitch. Miss the bitch, don't miss the bitch, miss the bitch, miss bitch. Padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla, padilla. Bitch, don't miss that bitch, miss the bitch, miss. Sehr geil, Alexa Rodrian. Heute nennt sie sich Kay, früher Kate Tempest. Sie fühlt sich jetzt als Mann. Naja, wenn sie meint, nice idea. Aktueller Titel. Nice idea, stop knocking, I'm not here. Stocking up, I not got enough. front window's frosted up. Sat in the car with the news on, shaking my head. The least I can trust the confusion. Everyone's out for what they can get. We ain't seen nothing yet. You know what I need? A week on a beach or a freak on a leash. Concerns of the day keep crowding around me. When I'm trying to sleep, I keep it discreet. End of the week. He's on a podium with his physique. She's in the shadows, nose full of nice technique. Back to the matter at hand. Fractured reality, captured equality, high definition, more inequality, boring to listen. Anyway, makes no difference. It's all conjecture. I prefer projections. Keep it all positive. Back to the basement. Back to the session. Our lives are the rhythm section. No one's in time. Don't listen. Just keep on playing as if one day it will all make sense. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I seen them go bad for money. I seen them go bad for love. I seen them go bad for status. Nobody could get enough. I blame the city for it. It weren't the city's fault. Underneath the city is a vault full of murder, straight up exploitation, theft and greed and death and racing hearts. You ain't got nothing left. They'll steal the breath straight out your chest if it would give them one more step to run. This heavy stress, success, keep building up. Don't settle, less is more, but more is better. Pleasure, heavy metal, heavy weather. Let's go back to bed forever. Watch TV and till I can't speak to answer whether I'm okay or not. And if I ever get another minute, I'll be sure to do something with it or something. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. I wanna stay in bed with you all day. Just give me a minute to drink. If this is it here to bring the end of it all, then come let's sing. Into his arms, red sky, pink sunset shrinks the whole horizon. I was born and I will die, and there is nothing I can know. There are no reasons why. There is no cause, no calling, no direction home. Overexposed and blown apart and overgrown. We know it all and can't be shown. And my opinion's fine by me. My truth's all I need. Other people's lives and mysteries that I'm too tired to read. All these people shouting loud, so hard to care about. All the people I don't hear are the people I hold dear. Yeah, nice idea. Keep knocking, no one's here. Yeah, nice idea. Keep knocking. Radio Marabu. Ein mich bewegendes Thema war die Berichterstattung über die Kameraden, die in die russische Region Belgorod eingedrungen sind. Deutschlandfunk und ARD Tagesschau berichteten. Ich gab ihnen weiter. Der Bericht nannte Ross und Reiter. Eine weitere Berichterstattung dazu gab es auf dem deutschen Auslandssender Deutsche Welle. Ich hatte ja aus dem ARD-Bericht herausgelesen, dass man eine Journalistin zu einem Pressetermin geladen hatte und diese doch dort überrascht gewesen sein muss über den vorgeführten Rechtsextremismus. Zumindest der Detailreichtum ihres Berichtes lässt dies zu. Sie finden ihn unter tagesschau.de Ausland Europa Treffen Kämpfer Belgorod. Auf dem Bild sehen Sie übrigens die Svoboda-Fahne. Andrea Beer war die Journalistin. Natürlich greifen derartiges auch russische Medien auf. Hier ging die Berichterstattung aber weiter. Die Deutsche Welle publizierte in russischer Sprache mit Original-Interviews eben der Rechtsextremen. Hören wir rein. Как русский добровольческий корпус, она начала функционировать где-то с конца, наверное, ну, середина, конец. Russisch Regime Konetsk, das versteht man. Dieser Kamerad wird Alexander Fortuna, also Cäsar, genannt. Они уехали воевать в ту сторону, тогда еще в Новороссию. И я помню, я еще на службе был, и мне приходит фотография. Fedja, mein lieber Freund. Mit sanfter Stimme spricht Ilja Bogdanov. Die deutsche Berichterstattung im Redaktionsnetzwerk Deutschland, auch im Münchner Merkur und in der Neuen Züricher Zeitung, weisen auf Neonazis hin. In dem für das russische Publikum produzierten Beitrag fehlen derartige Verweise. Trotz Übersetzungen wie "Wir brauchen Leute, die kommen, um zu kämpfen, und wir kämpfen gegen dieses Zeug, was da aus dem Osten kommt." Zweifellos, unsere steuerfinanzierte Deutsche Welle bedient sich der Sprache des Dritten Reiches. Rassenwahn. Wieder vermeldet Russland Drohnenangriffe, diesmal in hoher Zahl, und wieder trifft es die russische Region Belgorod. Zwei deutschsprachige Berichte veröffentlichte die Deutsche Welle zu diesem Vorgang am 24. Mai. Überfall bei Belgorod. Was genau ist geschehen in der Region um die russische Stadt mit rund 350.000 Einwohnern unweit der Grenze zur Ukraine? Gab es einen gezielten Angriff von ukrainischer Seite auf russisches Territorium? Das, was da in deutscher Sprache publiziert wurde, kommt so neutral daher, dass man fast von Tarnung sprechen kann. Im Gegensatz zu den breit gezeigten Nazi-Interviews auf der russischsprachigen Seite der Deutschen Welle. Immerhin, nur die YouTube-Seite der Sender ist ja in Russland mittlerweile auch verboten. Russia Today kommt dann auch in seiner Berichterstattung zu einem Verdikt. Die offen zur Schau gestellte rechte Gesinnung lässt sich gar nicht leugnen. Die heutige Toleranz des deutschen Medienmainstreams gegenüber faschistischem Gedankengut ist schändlich. Sie ist Wegbereiter für eine weitere ungute Allianz mit Extremisten zur Durchsetzung westlicher geopolitischer Ziele. Nachdem deutsche Journalisten bereits in Syrien moderate Rebellen entdeckt hatten, scheinen einige Vertreter jetzt drauf und dran zu sein, die Existenz von gemäßigten Faschisten herbeizufantasieren. Dass die Deutsche Welle als staatlicher deutscher Auslandssender, der mit seinem Programm übrigens auch dem Deutschen Bundestag rechenschaftspflichtig ist, ungeniert und offen solchen faschistischen Positionen breiten Raum einräumt und zu ihrer Verbreitung beiträgt, wird in Russland nicht unbeachtet bleiben und bei der korrekten Einordnung der Bundesrepublik Deutschland in der jetzigen Epoche helfen. Im Jahre 17, es war bei Cambrai, da fuhren die Tanks durch den blutigen Schnee die Gasmasken auf, doch der ätzende Hauch fraß sie schon in Martins zerschossenen Bauch. Und es wurden verscharrt mit ihm 800 Mann, der Regen, der hörte, wie weinen sich an, und auf dem Grab in der giftigen Luft erstickte der Rose durch. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte und starb wie sie. Adieu, adieu, mon ami. Im Jahre 40 Paris, Gare du Nord. Ein Zug kam nicht an, ihren Gleiste zuvor. 10 Geiseln im Hof, eine Frau war dabei. Dann fiel eine Salve, dann Stille. Kein Schrei. Und erst spät in der Nacht trug man alle nach Haus. Sie sahen nicht wie Helden in Büchern aus. Es legte noch eine zitternde Hand, eine Rose vor Tag in den Sand. Die Rose war rot, so rot. Und bleich war die Liebe, so bleich wie der Tod. Die Rose, sie blühte noch in meinem, damit sowas nie mehr geschieht. Es kamen aus sonnigen Chile Mineros y Campesinos. Es sangen für viele, so viele Estudiantes y compañeros. Sie brachten die Rose aus Chile, Mineros y Campesinos, und grüßten für viele, so viele Estudiantes y compañeros. Ein schöner Schlager, ein schönes Medley, Gerhard Neef und Chris Dirk. Das war aus einer Schlagersendung des Fernsehens der DDR 1984, Schlag auf Schlager hieß diese, gestaltet von Heinz Quermann. Tja, in der DDR war Friedenspolitik Staatspolitik. Und so sang dann auch unsere Kollegin von DDR 1 für den Frieden, Regina Toss. Die Ostsee soll ein Meer des Friedens sein. Da, wo das Rauschen der Wellen sich so herrlich mit den Hämmern der Werften vereint. Da, wo die goldene Sonne jeden Sommer auf glückliche Menschen scheint. Da, ja, da bin ich nie allein, allein. Schon wenn die Sonne am Morgen den Nebel zerreißt, sich zwischen den Wäldern an der Küste eine Stadt an die andere reiht. Da hat das Glück ein Zuhause und die Straßen, sie tragen ihr schönstes Kleid. Zum Friedensfest 2023 geht zu Ende mit etwas passendem noch: Karat, der blaue Planet. Thank you. fliegt morgenfrüh um halb drei, nur ein Fluch und ein Schrei durch die Finsternis. Muss dieser Kuss und das Wort, das ich dir gestern gab, schon das letzte sein. Unser Kind, das die Welt noch nicht kennt, alle Zeit umgeboren sein.